1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Wir starten sofort durch mit einer freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050, Mail domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht und in dieser Woche ist Yilmaz, 41. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar, ich habe in meinem Geschäft, ich betreibe ein anderes Verkaufsgeschäft, ein Fahrrad angekauft, was geklaut war, wo ich darüber nicht informiert war. Man hat mir gesagt, dass das natürlich nicht geklaut ist. Ja, was für einen An- und Verkauf hast du? An- und Verkauf von Gebrauchtartikel, also das heißt alles. TV, Heike, Video, Handy, Fahrräder, Spielzeug und alles mögliche. Okay. Und das Fahrrad war geklaut. Das habe ich natürlich, wusste ich das nicht. Das habe ich auch dann bei eBay anschließend eingesetzt. Dann kam auf einmal ein Anruf. Da wollte sich einer das besichtigen. Kam zu einem schlechten Zeitpunkt, weil ich hatte damals auch einen Kiosk. Da musste ich kurz dahin. Mhm. Aber der hat gesagt, ich komme aus Göttingen. Ich möchte mir das nochmal kurz anschauen. Ich bin gerade in Hannover. Mhm. Und dann kam er an. Habe ich gesagt, okay, wenn das schnell geht, dann ist okay, dann brauche ich nochmal extra herfahren. Dann kam er an, hat dann das wegen dem Fahrrad angesprochen, hat es mit rausgenommen. Und ich wollte mal gucken, wie er so ein bisschen, er wollte Probe fahren. Mhm. Dann gehe ich raus, auf einmal sehe ich da 6-7 Leute vom Laden und das Fahrrad ging dann von Hand zu Hand. Da wusste ich erstmal gar nicht, was los ist. Und dann habe ich ehrlich gesagt Angst bekommen, dann bin ich wieder ins Laden gegangen. Mhm. Und dann kam der Mann und sagt zu mir, ja, von der Polizei, das Fahrrad ist geklaut. Ach. Ja. Ach, ich dachte, die wollten die das jetzt klauen. Da war das Kriminalpolizei. Ja, ich dachte auch erst, wollen die mit dem Fahrrad machen oder so. Sicherheitshalber dachte ich, gehe ich mal in den Laden zurück. Und dann kam er hinterher und dann sagte er, das Fahrrad ist geklaut. Woher wusste der das? Ja, der Besitzer hat das wohl bei eBay gesehen und hat dann da irgendwie Anzeige gemacht oder irgendwie oder Bescheid gesagt, keine Ahnung. Hm. Und der richtige Besitzer war mit wohl dabei. Mhm. Das wusste ich natürlich nicht, aber ich habe nur da 6-7 Leute, Männer gesehen. Alle in Zivil, da war ja keine Polizeibekleidung oder so. Wie heißt das hier? Das ist ja Wahnsinn, wegen eines Fahrrads, Ja, auch ehrlich, so richtig überrascht. Wie war das denn dann für dich? Warst du da schnell aus der Nummer raus, weil du das ja nur irgendwo gekauft hattest? Oder traf dich auch eine Schuld? Ja, naja, eigentlich nach meiner Meinung nicht, weil ich hatte schon mal so einen Fall gehabt. Da hat man, ich mache ja immer Kaufverträge mit Personalausweisnummer und einer Anschrift und Name und unten steht sogar, ich garantiere, dass dieses Artikel, was ich oder diese Ware, was ich Ihnen anbiete, nicht geklaut ist und kein dritter Anspruch auf die Ware hat. Ach so, verstehe. Ja, ja, natürlich, mache ich immer. Denn ich dachte gerade so, bei An- und Verkaufen musst du ja eigentlich immer damit rechnen, dass da irgendwelche Leute geklaute Waren dir andrehen wollen. Aber das lässt du dir so unterschreiben und das war auch in dem Fall des Fahrrads so. Genau. Wie teuer war denn das Fahrrad? Also ich habe es für 200 Euro angekauft, in der Hoffnung halt, dass ich das für 350, 400 vielleicht verkaufe, weil es war ja schon ein besonderes Fahrrad für mich in meinen Augen. Okay. Also, dieser Mensch hatte unterschrieben, dass das nicht geklaut war, das Fahrrad. Wie ging es dann für dich weiter? Ja, da fängt es an, genau. Dann war es so, dass ich mit der Polizei mitgehen musste, um eine Aussage zu machen. Und die wollen Erkennungsmerkmale, dienstliche Erkennungsmerkmale, oder wie das heißt, mit mir machen. Mhm. Ich habe gesagt, ja, muss das denn jetzt sein? Ja, das muss sein, das ist besser für Sie, wenn Sie mitkommen. Habe ich gesagt, okay. Und dann wollten sie mich erstmal mit ihr eigenes Auto mitnehmen. Habe ich gesagt, ja, bringen Sie mich denn auch wieder zurück? Nein. Aber wie gesagt, da lassen Sie mich doch mit meinem Auto fahren. Ja, kommen Sie denn auch hinterher? Ich habe gesagt, wo soll ich denn sonst hinfahren? Natürlich fahre ich hinterher. Also hatten dann die bin ich mit denen einen richtigen Kick auf dich. Wie bitte? Dann hatten die einen richtigen Kick auf dich. Ja, aber richtig. Mhm. Ja, naja, dann bin ich dann doch mit meinem eigenen Auto hinterher gefahren. Ja, da musste ich erstmal da stundenlang eine Aussage machen, mhm. wie und warum. Und anschließend hat man diese dienstliche Erkennungsmerkmale, oder wie das heißt, ich weiß es nicht genau. Da musste ich dann dahin, haben sie alle Fingerabdrücke abgescannt oder Abnahme gemacht, Handballen, Finger und dann Fotos mehrere. Mhm. Und da musste ich mich fast nackt da ausziehen, damit die an meinem Körper irgendwelche Merkmale anschauen können und da aufnehmen können. Ich muss dich mal gerade unterbrechen. Ich habe eine Information von meiner Regie. Heißt das, wir haben ein Foto vorliegen? Nee. Von mir? Nein, ich frage meine Regie. Nein. Ja, warum haben die jetzt so ein Brimborium mit dir gemacht? Das weiß ich ja selber nicht. Deswegen bin ich ja heute bei dir. Und, ja, aber das müssen die dir doch erklärt haben, warum die... oder anders gefragt, machst du dich strafbar, wenn du ein gebrauchtes Fahrrad verkaufst? Ja, ich denke schon, wie es aussieht. Also oder die meinen das ja so. Es geht ja noch weiter. Also dann haben die mich nachher gehen lassen. Die haben eine Anzeige gemacht bei mir, erstmal wegen Diebstahl, aber wo sie gesehen haben, ich habe das angekauft, haben sie die Anzeige dann gewechselt auf Hehlerei. Mhm. Ja, also, aber du musst du dich doch erstmal kundig gemacht haben, was dahinter steckt. Wie ist die Rechtslage? Naja, die haben mir nichts gesagt. Die haben nur gesagt, dass ich angezeigt werde wegen Hehlerei. Und ich habe ihnen dann meine Aussage da gemacht, dass ich das nicht wusste, dass er mir das nicht gesagt hat, dass das geklaut ist. Und dass ich den Kaufvertrag, den habe ich ja natürlich sofort kopiert und der Polizei im Laden schon gegeben, dass ich das ganz legal und normal angekauft habe. Ja. Aber das hat die nicht wirklich interessiert. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die haben mich dann einfach mitgenommen. Wie geht das denn jetzt weiter? Gibt es da gar noch einen Prozess? Ja, genau. Es gibt jetzt, der Polizeibeamte hat mich aufgenommen und hat gesagt, er meldet sich bei mir. Und dann sind das 2-3 Wochen oder weiß nicht, 4 Wochen vergangen. Der hat sich überhaupt nicht gemeldet. In der Zeit ist der Junge nochmal gekommen, der mir das geklaute Fahrrad verkauft hat allerdings. Mhm. Wollte mir nochmal ein Fahrrad verkaufen. Mhm. Und dann habe ich ihn erkannt, habe ich gesagt, du hast mir das Fahrrad verkauft. Dann habe ich die Polizei angerufen. Mhm. Bei dem haben sie komischerweise gar nichts gemacht. Den haben sie nur Personalien aufgenommen und ihn wieder laufen lassen. Mhm. Und danach kam vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft, Entschuldigung, ein Strafbefehl, dass ich mich schuldig gemacht habe wegen Hehlerei, mhm. dass ich mich daran bereichern wollte, weil ich das Fahrrad angekauft habe, absichtlich angeblich, obwohl ich bei der Polizei Aussage gemacht habe, dass das nicht so ist. Ja, so, das ist jetzt ein juristischer Fall, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Mich wundert das sehr, wenn es so ist, wie du es gerade geschildert hast. Hast du dir einen Anwalt genommen? Ich habe mir bis jetzt noch keinen Anwalt genommen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil in der Meinung, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich unschuldig bin, weil, und das ist eigentlich, jeder sagt, dass das nicht richtig ist. Ja, aber manchmal sind die Gesetze merkwürdig. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt keine Idee, wie man das begründen kann. Auch das Verhalten, dass sie diesem anderen Mann da nicht weiter nachgegangen sind, aber das weißt du gar nicht genau, ob die den nicht weiter... Gut, das weiß ich jetzt das weißt du nicht. Also, im Hintergrund weiß ich nicht, genau. ob sie da was gemacht haben oder wie sie, das weiß ich natürlich nicht. In dem Fall haben sie da nichts gemacht. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht muss man, wenn man ein gebrauchtes Fahrrad kauft, immer diese Fahrradnummer bei der Polizei erstmal abgleichen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendeine absurde Regelung, die dich jetzt da in die Enge getrieben hat. Ich würde mir an deiner Stelle auf jeden Fall einen Anwalt nehmen. Ja, ich habe mir jetzt einen Einspruch eingelegt, also ich habe diesen Strafbefehl einen Einspruch angelegt und habe jetzt am 27. einen Hauptverhandlungstermin beim Amtsgericht Hannover. Mhm. Und da werde ich jetzt hinfahren und die Situation mal schildern, genau, weil der Junge, der hat mir gesagt, der kommt vom Land, mhm. ist in die Stadt gezogen, kann mit diesem, das war ein Rennrad, kann mit diesem Fahrrad nichts mehr anfangen, weil das nicht geeignet ist für die Stadt. Er will sich einen Mountainbike oder sowas holen, hat er gesagt. Ja, okay. Was mich nur wundert, ist, dass die Polizei dir das nicht richtig erklärt hat und dich nicht aufgeklärt hat, was dahinter steckt. Eigentlich müssen die das ja machen. Die agieren ja auf der Grundlage von irgendeiner Vorschrift oder irgendeinem Gesetz, das hätten die dir sagen müssen. Also ich kann dir nur sagen, nimm dir einen Anwalt. Ich glaube dir jetzt, und du bist ja ein offensichtlich unschuldiger Mann, und wenn der dann auch noch unterschrieben hat, dass das saubere Ware ist sozusagen, würde ich jetzt der Polizei hat man mir gesagt, ich sollte immer die Kopie besser machen vom Personalausweis. Naja, na gut. Das sind jetzt Details, die können wir hier nicht klären. Ich kann Ihnen sagen, nimm dir einen Anwalt und dann hoffe ich für dich, dass du da gut rauskommst und nicht irgendwie weiter in Schwierigkeiten gerätst. Ja. Ja? Ilmar. Also Anwalt werde ich auf jeden Fall nehmen. Dann, ja. Wenn jetzt dieser, ich habe mir überlegt, diese Hauptverhandlung ohne Anwalt zu machen, weil es ist offensichtlich, dass ich unschuldig bin. Ja, weil das aber trotzdem, werden. Ja, trotzdem auch. Manchmal ist es dann klüger, wenn ein Anwalt dir, vielleicht weiß ein Anwalt, wie man da am besten dann argumentiert und so weiter. Ich empfehle es dir sehr dringend. Ja, ich verstehe das alles. Meine Frau zum Beispiel wurde überhaupt nicht einmal gefragt. Ja. Sie war ja die ganze Zeit dabei. Das können wir jetzt nicht klären. Nimm dir einen Anwalt, dann bist du auf der richtigen Seite und dann hoffe ich, dass du dein Recht auch bekommst. Ja? Ja. Alles Gute und toi toi toi. Ich danke dir. Mein Lieber. Tschüss. Ciao. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Olga. Eine Frau mit dem schönen Namen Olga. 33. Ach. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Olga. Hallo. So, um was geht's? Es geht darum, ich bin mit einem Mann zusammen seit 2 Jahren. Ich bin in ihn sehr verliebt. Ich liebe ihn unendlich. Das Problem ist, er hat mir vor einem Jahr circa gestanden, dass er einen Fußfetisch hat. Oh. Wie ausgeprägt? Was genau steht da? Ja, das wusste ich damals auch nicht. Ich bin davon ausgegangen, wir hatten ja mal Sex gehabt und er hat an meinen Füßen gerochen, geleckt. Und das ist natürlich für eine Frau sehr schön. Müssen alle Frauen mal zugeben, muss ich schon sagen. Es ist sehr erotisch. Es ist Hat er da eine offene Tür eingelaufen bei dir? Nee, erstmal fand ich das sehr angenehm, aber nach einem Jahr hat er mir gestanden, dass es ein Fußfetisch ist. Ich wusste es gar nicht, was das überhaupt zu bedeuten hat. Er hat es mir dann erklärt, er hat es mir einfach nur gesagt, ja, er steht einfach nur auf Füße, auf Schuhe und auf Nylons. Mhm. Ja gut, ich bin davon ausgegangen, dass was ich trage Nylons, ich trage Schuhe und ich habe auch schöne Füße, weil ich auch Fußpflegerin bin. Ach so, das passt ja perfekt. Ja, genau. Da hast du gedacht, ja, ich kann alles bedienen. Ja, genau. Kannst du alles bedienen? Ja, kann ich. Ich habe schöne Füße, ich trage sehr gerne Nylons und also im Prinzip alles schön und gut, nur... Ja. Hab dann festgestellt, als er mir dann fremdgegangen ist. Ach, das ist so. Ja, er hat mir einfach nur gesagt, er ist neugierig auf andere Gerüche. Auf andere Fußgerüche, sagen wir es klar. Ja. Ach, so, wann ist er dir fremdgegangen? Hat es dir vor einem Jahr gesagt und wann ist er fremdgegangen? Wir waren, ja, circa nach einem Jahr, 3 Monaten, so ungefähr, habe ich es rausgefunden. Ist er dir bisher einmal fremdgegangen oder gab es bis heute mehrere Geschichten? Soweit ich weiß, nur einmal. Mhm. Und dann mit der Begründung, dass er mal was anderes riechen wollte? Genau. Wie hast du das denn empfunden für dich? Es war verletzend. Sehr, sehr verletzend. Ja. Nur, er hat einfach nur, die einzige Begründung war, es war einfach nur Neugier auf andere Gerüche. Mittlerweile unterstütze ich ihn dabei, indem er bei, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Sendung diese Werbung machen kann, bei Crazy Slip sich Sachen bestellt. Das heißt, Schuhe bestellt, Nylons bestellt und ich kenne das nicht, crazy, wie auch immer das heißt. bestellt man da Schuhe und Nylons getragen oder frische? Man kann da alles Mögliche bestellen. Man kann da wirklich, also ich habe da durch seine Webseite mal heimlich auf seine Seite mal reingeguckt und das sind unglaubliche Sachen, die man sich da bestellen kann. Was bestellt er sich? Bestellt er sich neue, gewaschene oder getragene Sachen? Nein, nicht gewaschene, getragene natürlich. Entschuldige, wenn ich so naive nachfrage. da hast du ihn zu animiert, dass er das machen soll? Erstmal nicht. Ich kam erstmal gar nicht damit zurecht. Es hat Monate gedauert, bis ich überhaupt damit klarkam. Mittlerweile bist du so abgeklärt und sagst, ja, bestell dir mal. Ja, er hat mir klar gemacht, er liebt diese Frauen nicht. Er will von denen nichts, er will nur diese Gerüche haben. Es ist nur eine sexuelle, extreme Leidenschaft, eine sexuelle... Was ich letztes Mal festgestellt habe, ich habe von ihm heimlich von der Nachbarin von der Terrasse Schuhe geklaut, weil er mich darauf angesprochen hat. Er hat diese Schuhe in der Hand gehabt, ist mit damit auf die Toilette gegangen und ich habe seine Erregung, weil er schläft immer nackt. Und seine Erregung habe ich direkt gesehen, während er mit diesen Schuhen zur Toilette gegangen ist. Lachst du jetzt oder weinst du? Nee, ich lache ihr. Hat er die Schuhe geklaut oder du? Ich hab's nicht gerade kapiert. Ich hab sie für ihn. Du hast geklaut. Die für ihn. Ja, du bist aber drauf, sag ich dir. Da lacht sie. Da lacht ich sie, weiß. Unsere Olga, das ist ja wohl ein Ding. Also, ich weiß. Und ich stell mir vor, dann kommt dann so ein dickes Paket an mit irgendwelchen siffigen Klamotten. Und nicht siffige. Nein. Ich habe mit ihm schon zusammen ein Paket angenommen. Und die hat er nicht vor mir aufgemacht. Ich wusste aber, was da drin ist. Das waren Ballerinas. Getragene Ballerinas. Ja. Die da bezahlt er 20 Euro dafür. Wo macht er die denn dann auf? Und was macht er dann? Ja, er wollte nicht vor mir aufmachen, weil er sich dafür schämt. Und er hat sie dann wann aufgemacht? Als er mit dem Auto weg, so nach Motto, ich fahre jetzt kurz einkaufen und dann, ich wusste aber ganz genau, was er damit macht. Und dann hat er die aufgemacht und dran gerochen. Und ganz ehrlich, ich habe auch mal, Zeit lang später auch mal dran gerochen. Die rochen eigentlich so wie ganz frische Schuhe, die man halt eben von der Stange holt. Nur er riecht besondere Gerüche dran. Er hat meine Schuhe mal gerochen, die waren schon uralt, als ich schwanger war, hat er daran gerochen und hat erkannt, hat er zu mir gesagt, Olga, kann es sein, dass du da schwanger warst? Mhm. Also, ich liebe Güte. Ein extremer Fetischist und offensichtlich jemand mit gutem Geruchssinn. Ich komme nochmal auf diese Szene. Der nimmt diese Ballerinaschuhe. Die nennt man so, ne? Ballerinaschuhe. Ja. Nimmt die mit ins Auto, fährt irgendwo hin und dann packt er sie aus und dann schnüffelt er dran und dann sitzt er im Auto, ist hoch erregt. Was macht denn der dann im Auto? Geht's dann bis zum bitteren Ende? Ja, auf jeden Fall. Du nimmst das sehr locker. Was soll ich denn sonst machen? Das weiß ich nicht. Es gibt viele Frauen und viele Menschen, die würden sagen, das meine ich mit, ist mir zu blöd, zu eklig. Und es ist eklig für mich, jetzt ganz ehrlich. Also doch. Es ist, weil ich selber bin Fußpflegerin, medizinische Fußpflegerin. Ich bekomme vor meine Nase so viele Füße. Und es ist für mich einfach nur ekelhaft. Ich muss dich mal gar nicht zu deinem Thema was fragen. Du bist medizinische Fußpflegerin. Das habe ich mir schon so oft vorgestellt. Wenn die Leute zu dir kommen, haben die wenigstens so viel Anstand, dass sie sich vorher die Füße waschen? Ja, natürlich. Die haben alle Fußbad mit, ich darf jetzt keine Werbung machen, aber mit einem bestimmten Produkt haben die immer Fußbad. Nein. Ob die vorher sich die Füße gewaschen haben, bevor die zu dir kommen? Das weiß ich nicht. Ich mache trotzdem mit ihm Fußbad. Also ich vermute dann nicht, sonst würdest du dir diese ganzen Gerüche nicht wahrnehmen. Nein. Zu mir kommen die nicht mit den ganzen Gerüchen. Um Gottes Willen. Doch, gerade hast du gesagt, du kriegst schon genug Gerüche mit als Fußpilz. Ja, natürlich kriegt man dann auch noch Gerüche mit, wenn jemand einen Fußpilz hat oder Nagelpilz. Da kommen auch trotz dem Fußbad auch Gerüche. Okay, kommen wir auf dein Thema zurück. Dich ekelt es im Prinzip an. Du hast ja einen Freund. Welches, jetzt haben wir da so locker und flapsig drüber gesprochen. Ist das eine große Liebe, die dich verbindet mit diesem Mann? Ja. Ich liebe ihn, weil er so viel Humor hat, weil er hübsch aussieht, weil er auch alles drumherum passt super toll. Ich rieche ihn sehr gerne, er riecht mich sehr gerne. Also, da ist ja dann die Frage, wie weit man dann so eine ab, ja, wie soll ich sagen, Absurdität oder sowas Extremes, Absurdes. Also wie weit man sowas dann tolerieren kann. Du bist ja schon sehr weit gegangen. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass es doch irgendwann dir zu viel wird und du sagst, das treibt mich sogar weg von dem Typ? Ja, also sagen wir mal so, ich warte auf dieses Gefühl, wo ich sagen kann, so jetzt reicht's mir. Ich will dir sagen, ich versetze mich gerade in dich hinein. Mhm. Alles gekauft. Du liebst ihn, toller Mann, witzig und schön und riecht gut und weiß ich was alles. Ja. So weit, wie du es jetzt schon tolerierst, ich könnte es nicht. Ich weiß. Ich könnte es nicht. Ich kann es dir objektiv machen? Nicht begründen, aber ich könnte es nicht. Ich würde es nicht machen. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, tu du es auch nicht mehr, toleriere du es auch nicht weiter. Das wäre ja vermessen. Ja, natürlich. Aber ich glaube einfach, dass so etwas einen von einem Menschen auch wegführt. Aber genau das ist was er an mir schätzt. Er liebt mich dafür, dass ich ihn auch verstehe. Gut, pass auf, dann musst du. Pass auf. Er hat mir erklärt, dass es von seiner Kindheit kommt. Diese Gerüche, dieses Empfinden kam schon von klein auf. Okay, kann ja alles sein. Dann würde ich aber ihm auch klar machen, pass mal auf, jetzt habe ich dir schon so einen großen Freiraum gegeben. Ja. Weite ihn um Gottes Willen nicht noch weiter aus. Versuche ihn vielleicht sogar ein bisschen runterzufahren, sonst ist unsere Beziehung gestört. Wir haben versucht, Therapie zu suchen, nur das ist ganz ehrlich ein bisschen zu teuer. Mhm. Also 75 Euro pro Stunde ist ein bisschen teuer. Ach ja, ich weiß auch nicht, ob das eine Frage für eine Therapie ist. Das ist eine Frage, ihr seid zwei erwachsene Menschen, wo man sich aber auch... Aber er hat halt eben diese Fetisch. Ja, aber er muss ja... Fetisch ja, kann aber, man nicht abstellen. Nein, aber man muss auch einen Fetisch nicht auf Teufel komm raus ausleben. Wenn der eine tolle bitte, Frau... Bitte, ich weiß ganz genau, wenn ich habe versucht, ihm mit Drohungen, dass ich ihn verlasse, hat er gesagt, okay, ich lasse es. Nur, ich habe trotzdem auf seinem Handy gesehen, dass er heimlich sich Sachen bestellt. Ich verstehe, das ist ein Dilemma. Ich kann dir wirklich nur so sagen, dass du für dich eine klare Grenze sehen musst, sonst wirst du ihn verlieren. Sonst wird sich da auch was zerstören in dir, bin ich ganz sicher. Sei alarmiert und sag es. Ich habe nur Angst, dass er in mir zerstört die perfekte Männerwelt überhaupt. Dass er mir überhaupt das zerstört, dass Männer was Gutes haben. Weil mittlerweile habe ich auch die Schnauze voll. Weil Männer sind eigentlich, Entschuldigung, du bist auch ein Mann, aber mittlerweile sind für mich Männer nur Triebtäter. Ach du lieber Gott, jetzt geht's aber rund. Jetzt können wir ja nochmal 10 Minuten reden, aber das lassen wir mal. Ich sag dir nur, das habe ich ja gerade schon gesagt, sieh die Grenze und achte darauf, dass er die nicht überschreitet. Ich finde, so viel kann man auch von einem Freund verlangen. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil wir schon so lange miteinander telefonieren. Okay. Liebe Olga, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Alles klar, mich auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Olga, alles Gute. Tschüss. 1.23 Uhr haben wir, ihr Lieben. Jetzt gibt es eine Domian-Postecke. Und zwar hat geschrieben Martha. Martha schreibt, lieber Domian, zu deinem Thema, das hatten wir vorige Woche, Mohammed-Video. Ich finde diesen Film, wie wohl die meisten auch, dämlich und voll daneben. Anders liegt der Fall bei den neuen Karikaturen aus Paris. Sowas müssen die Moslems aushalten. Am besten sollten alle möglichen westlichen Zeitungen ständig Mohammed-Karikaturen und auch Jesus-Karikaturen veröffentlichen. Somit würden die Fanatiker überschwemmt und wüssten gar nicht mehr, ob und wo sie demonstrieren sollten. Mick, 28 Jahre, schreibt, Domian, ich finde, dass du viel zu Moslem-freundlich bist. Mit keiner anderen Religion gibt es so viel Ärger. Mich nervt das mittlerweile enorm. Die Buddhisten in unserem Land verhalten sich ruhig und akzeptieren unsere Gesetze. Die Juden genauso und die Hinduisten auch. Nur die Moslems machen ständig Schlagzeilen. Wenn wir uns in einem muslimischen Land so aufführen würden, wäre die Hölle los? Sei doch bitte etwas kritischer. Lieber Mick, mir liegt ausgesprochen viel daran, dass wir gut und friedlich hier in Deutschland und auch in Europa, aber ich kann ja nur für Deutschland sprechen, zusammenleben. Und wenn du diese Sendung aufmerksam verfolgen würdest, hättest du auch gehört, dass es hier auch durchaus kritische Punkte schon gab, die wir angesprochen haben. Stichwort Emanzipation der Frauen, Schwulen, Anerkennung und so weiter. Finn schreibt nachträglich zum Thema Pezzoni. Hallo Jürgen Domian, ich höre nur selten Ihre Sendung. Als Fan des ersten FC Köln möchte ich Ihnen aber ausdrücklich für das mittlerweile ja schon berühmte Gespräch danken, das Sie mit dem Facebook-Seiteninitiator geführt haben. Wir Fans wollen keine Hetze. Wir wollen keinen gewalttätigen Fußball. Wir wollen, dass auch Spieler, die schlecht sind, gut und fair behandelt werden. Alles andere würde den Fußball kaputt machen. Dann schreibt ein Mensch, der sich Melodama nennt, hat geschrieben, lieber Domian, mich hat die Nonne in deiner Sendung tief beeindruckt, die schon über 30 Jahre in einem Kloster in Köln lebt. Sie sagte, sie würde immer deine Sendung schauen und anschließend für die traurigen Menschen, die bei dir angerufen haben, beten. Das hat mich sehr gerührt. Außerdem fand ich sie äußerst sympathisch. Und dass du sogar eine sexuelle Frage gestellt hast und sie freundlich souverän darauf geantwortet hat, war grandios. Sowas gibt es eben nur bei Domian. So, und Edith und Yvonne schreiben, lieber Domian, sag uns doch bitte deine Meinung zu Thomas Gottschalk und dem Supertalent. Das würde uns brennend interessieren. Was soll ich da sagen? Ich finde, das ist eine Dreckssendung. Und ich verstehe Thomas Gottschalk nicht, dass er sich so etwas antut. Allerdings finde ich den Moderator Daniel Hartwig, den finde ich sehr gut. Und das ist ein sympathischer Typ und er macht seinen Job gut. Ende der Postecke. So, jetzt machen wir weiter mit der Sendung. Und mit der freien Themennacht. Und die nächste Anruferin ist Maria. Maria ist 60. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Domian. Maria, um was geht's? Domian, ich habe ziemliche Probleme im Augenblick. Das heißt, ich fühle mich so, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und weiß im Augenblick in meinem Leben gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Erzähl mal, was los ist. Ich bin sehr, sehr lange verheiratet, fast 40 Jahre. Mit allen Höhen und Tiefen, die halt so eine Ehe mit sich bringt. Aber das hat sich alles massiv verschärft, dadurch bedingt, dass mein Mann zwei Schlaganfälle hatte und dadurch also halbseitig gelähmt ist, im Rollstuhl sitzt und ja, sich durch die Schlaganfälle auch wesensverändert hat. Mhm. Und das dadurch wird unser Zusammenleben sehr schwierig. Also im Anfang war es sogar mal so, dass er weit über ein halbes Jahr überhaupt nicht mit mir geredet hat. Das hat sich jetzt schon gebessert, dass er jetzt schon wieder ein bisschen redet. Aber ich habe das Gefühl, ich vereinsame. Und mit dem Mann zusammen? Ja, wir sind in einem großen Haus hier und habe kaum Kommunikation und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich eine starke Frau, aber ich habe so eigentlich überhaupt keine Lust mehr zum Leben. Also es ist irgendwie so, es ist total verrückt. Ich denke immer, ich will gerne den alten Mann wieder haben, den ich vorher hatte, den kriege ich aber nicht. Du hast gerade gesagt, wesensverändert. Kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben, von wohin er sich verändert hat? Ja, indem er sehr in sich gekehrt ist. Er war früher ein Mensch, der war sehr aktiv, hat unendlich viel gemacht, hatte nie Zeit. Privatleben kam kaum vor, weil er sich mit Arbeit zugeschaufelt hat. Und jetzt sitzt er oft da, in sich gekehrt, guckt in die Luft und so passiert gar nichts. Dann sage ich so, was ist denn los? Möchte ich gern Gespräch mit ihm anfangen, aber das passiert nicht. Und ist er eigentlich geistig klar? Ja. Das kann man schon sagen. Ja, er ist geistig klar. Glaubst du, dass er vielleicht an schweren Depressionen leidet? Eigentlich nicht, nein. Woher bist du sicher? Weil er das schon sagt. Das würde er sagen, meinst du? Ja, das sagt er schon. Mhm. Das sagt er schon. Wir schleppen natürlich auch einen großen Schwanz mit uns rum, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin eine starke Frau. Ich denke, er ist auch ein starker Mann. Aber er fühlte sich von mir oft auch untergebuttert, vielleicht auch ungerecht behandelt. Immer schon? Nicht immer schon, aber häufig. Ja, auch vor der Erkrankung schon? Ja. Ah ja. Und das kommt natürlich jetzt dann so manchmal so zum Ausdruck, dann sage ich, dann sag mir doch, wo ich dich verletzt habe, dann können wir das doch vielleicht aus der Welt räumen. Mhm. Nein, das merke ich mir ja nicht und so. Ja, ich sage, aber dann können wir da mal doch überhaupt keine Basis, wir müssen doch drüber reden. Und dann wird's eben schwierig. Wie ist denn sein körperlicher Zustand im Moment? Also mittlerweile ist es so, dass er also überwiegend im Rollstuhl sitzt, aber er kann auch am Stock laufen und er kann auch wieder Auto fahren. Er hat da die sämtliche Prüfung gemacht, die man machen muss. Das Auto ist umgebaut worden für ihn, behindertengerecht. Also das funktioniert alles. Der letzte Schlaganfall war wann? Vor, muss ich mir jetzt überlegen, 2 Jahren. Mhm. Und das heißt, er kann, wenn er Auto fahren kann, kann er auch allein zur Toilette gehen und solche Sachen. Das geht ja, alles, das auch, ne? Beim Waschen helfen, beim Anziehen helfen und solche Geschichten halt. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Und das ist so ich habe so das Gefühl, wir befinden uns so in so einem Teufelskreis. Wir kommen einfach nicht voran, wir kommen nicht weiter. Ich habe unendlich zugenommen, über 30 Kilo. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was die Zukunft bringt. Ich habe überhaupt keine Basis mehr fürs Leben. Hast du den Eindruck, dass das schlimmer wird zwischen euch beiden? Bitte? Hast du den Eindruck, dass es zwischen euch beiden schlimmer wird? Ja, die Sprachlosigkeit ist enorm schlimm. Ist es? Und die kann ich auch irgendwie nicht durchbrechen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich sag mal gerade was Küchenpsychologisches. Kann das sein, dass er dich als sehr, wie du es auch gerade selbst gesagt hast, als sehr dominant empfindet und er sich einfach jetzt in sich zum Schutz zurückzieht in sein Schweigen? Ja, das ist vielleicht auch nicht nur ein Schutz, sondern ich habe manchmal das Gefühl, obwohl es auch falsch sein kann, dass er mich auch damit bestrafen will. Oder so, natürlich. Vielleicht ist das seine einzige Waffe. Weil er merkt, dass dir das sehr zusetzt. Ja, und es ist auch so, dass wir offen darüber gesprochen haben. Ich habe auch gesagt, du, ich kann so nicht leben. Ne? Dann hat er gesagt, ja, dann sind wir eben beide alleine. Also irgendwie so, dann schwierig. Das heißt, der Gedanke, dass er alleine vielleicht in einem Pflegeheim oder Altenheim wäre, würde ihn gar nicht so schrecken? Ja, da bin ich nicht davon überzeugt. Also er glaubt nicht, dass ich ihn verlasse. Wie war denn, du sagst 40 Jahre zusammen, wart ihr, wie war die Ehe denn früher so? Du warst immer schon dominant, sagst du? Ja, wobei er hat mich immer als dominant empfunden, wobei ich denke, er war immer der Stärkere. Habt ihr denn viel gestritten früher? Ja, das haben wir ja, also es war nie langweilig bei uns. Ja, also das klingt so ein bisschen nett, es war nie langweilig bei uns, oder war es auch schon belastend, über viele Jahrzehnte immer zu streiten? Es ist sicher auch anstrengend, aber ich denke, wir wären auch nicht zusammengeblieben, wenn es nicht auch schön gewesen wäre, wenn da nicht auch Wärme und Verständnis und Zuneigung wäre. Dann wie lange von diesen 40 Jahren, ganz ehrlich jetzt, wir können nur reden, wenn wir ehrlich sprechen, wie lange hast du ihn geliebt? Also geliebt habe ich ihn sehr lange und ich glaube, ich habe ihn immer noch sehr gern. Aber es ist einfach auch so viel passiert. Also ist ja immer so schwierig, das so über das Fernsehen zu sagen. Aber ich muss auch sagen, mein Mann ist ein bisschen Messi-artig. Und als er im Krankenhaus war, musste ich sein Zimmer leer räumen. Da habe ich 3,5 Monate für gebraucht. 3,5 Monate, ja, für ein Zimmer? Bis es leer war. Und bei diesem Leerräumen habe ich dann auch Briefe und Dinge gefunden, also quasi, dass er mich betrogen hat. Und das hat mir natürlich, also erstmal fand ich das schon sehr anstrengend, das alles zu machen mit dem Zimmer und so. Und dann das auch noch zu finden, also das hat mich schon auch auf so Datum. Du hast ihn dann, als es ihm ein bisschen besser ging, nie drauf angesprochen? Doch, natürlich. Und was sagte er? Ich habe ihm die Dinge unter die Nase gehalten und habe gesagt, sag mal, was soll das denn hier? Also mich hat eigentlich nicht so sehr erschüttert, dass er es gemacht hat, sondern dass er es verheimlicht hat und dass er die Dinger nicht verbrannt hat oder weggeschmissen hat, sondern dass ich das auch noch finden muss. musste. Ja, damit hat er ja nicht gerechnet. Das habe ich übel genommen. Und das war, ist für mich also, muss ich sagen, ein enormer Vertrauensbruch. Hm. Du sagst, sein Zimmer war so vollgemüllt, dass du so lange Zeit gebraucht hast, das aufzuräumen. Ja. Aber ich gehe mir davon aus, dass das Zimmer bei euch im Haus ist. Ja. Du hast dich vorher nicht um dieses Zimmer gekümmert? Nein, weil das durfte ich nicht. Ach, du durftest nicht in das Zimmer rein? Doch, ich durfte schon rein, aber ich durfte da nichts bewegen. Ich durfte da nichts in die Hand nehmen. Und dann war aber der Teufel los. Ah, und du durftest auch nicht putzen da? Nein. Nein? Also mal wurde mal gestaubsaugt, aber mehr wurde auch nicht gemacht. Mhm. Und dadurch, dass er jetzt ein Bett brauchte, ebenerdig und so, musste dieser Raum sein, weil mir fiel kein anderer ein. Mhm. Und dann habe ich erstmal mit ihm verhandelt, dass ich das Zimmer überhaupt ausräumen darf. Mhm. Und dann habe ich letztendlich das Okay bekommen und dann habe ich da angefangen. Wie lange liegt das Fremdgehen zurück? Das lag schon lange zurück. Das waren, glaube ich, schon auch einige Jahre. Mhm. Das war nicht zeitgleich. Nur was mich so erschüttert hat, wenn man sowieso so belastet ist. Also einmal war ich belastet dadurch, weil ich gar nicht wusste, was wird mit ihm. Mhm. Und dann... Klar, wenn man das dann... Ja, und durch das Zimmer... Ja, und dann auch noch machen und dann finde ich das auch natürlich, noch. Natürlich. Irgendwie habe ich gedacht, nee, was, also... Würdest du nur mal, wir spielen es mal so in der Fantasie durch. Wäre es für dich eine Erleichterung, die Vorstellung, wenn ihr euch trennen würdet? Ja, die Frage ist, also ich weiß es nicht. Die Frage, die ich mir stelle, ist erstmal, darf ich das überhaupt? Und dann habe ich es mir aber schon beantwortet und habe gesagt, wenn ich selber vor die Hunde gehe, wenn es mir selber ans Leben geht, dann darf ich das. Ich finde auch, dass du es darfst. So wie du die Lage schilderst, tut ihr beiden euch nicht viel Gutes. Und offensichtlich empfindet er das wohl irgendwie auch so. Ich entnehme das, diese eine Reaktion, die du mir gerade wiedergegeben hast. Von ihm. Ja, ich hatte ihm auch schon mal gesagt, lass uns doch mal in der Eheberatung gehen. Mhm. Und er ist da nicht abgeneigt. Ach, dann macht es doch. Ich bin nicht so sicher, ob das überhaupt was bringt, aber ich würde es machen. Ja, und das wäre dann für mich so und für ihn, glaube ich, auch so der letzte Versuch, um zu gucken. Weißt du, die Eheberatung ist ja nicht, weiß Gott, nicht nur dafür da, irgendwas wieder gut zusammenzuführen, sondern eben auch dafür da, zu sagen oder zu klären, es geht nicht mehr. Ja, ich denke, das kann auch dabei rauskommen, ja, klar. Dass es eben zeigt, ja, es hat einfach keinen Sinn. Ja, vielleicht. Da sind zwei Menschen, die tun sich nicht mehr gut. Natürlich. Ja. Es gibt die Situation in so einer Beratung, dass Sachen auf den Tisch gelegt werden, die sich ein Paar, wenn das Paar alleine ist, nie traut zu sagen. Und aufgrund dieser Informationen können dann solche Entscheidungen getroffen werden, dass man sagt, dann ist es vielleicht besser, wir gehen oder wir trennen uns. Mhm. Du wirkst unzufrieden und unglücklich. Ich bin sehr unglücklich. Ja, du hast 30 Kilo zugenommen, das sagt ja auch schon alles. Ja. So, und so, das bisschen, was du mir jetzt von ihm erzählt hast, ist er nun auch alles andere als zufrieden mit sich. Vielleicht ist es sogar, wie steht ihr finanziell da? Also ich sag mal so, wir sind jetzt nicht dick im Geld, aber wir haben uns gut abgesichert, wir haben das Haus und also das kann man regeln. Eine Lebensversicherung, ah, ja, okay. Also ich sag mal so. Vielleicht wäre es für ihn wunderbar, wenn er in ein gutes Altenheim geht, wo er seinen eigenen Bereich hat und seine Freiheit und seinen Frieden, vielleicht auch seinen Frieden vor dir hat, wenn man sich jetzt mal in ihn hineinversetzt. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Gut. Er möchte schon, also ich denke, er möchte das auch schon lieber so haben, wie es hier ist, aber ja, wer nach weiß. Seinen Vorstellungen. Ja? Wer weiß. Ne? Und ich habe eben auch meine Vorstellung und die Frage ist, was kommt da noch was zusammen oder, ich kommt da nichts mehr zusammen? Ich rate euch dringend, zu einer solchen Beratung zu gehen und nochmal zu deiner Frage, darf man das? Wir haben es ja gerade eigentlich schon beantwortet, aber ich sage es nochmal klar, ja, das darf man auch in einer solchen Situation, finde ich schon. Mhm. Das ist ehrlicher und klarer, als wenn man sich gegenseitig, wenn man da so hinwurstelt und sich gegenseitig schadet und wehtut. Mhm. Ich kann dir gerne noch durch meine Psychologin eine Beratungsstelle in deiner Gegend geben. Ja, das wäre schön. Das mache ich gerne. Maria, ja. Dann toi toi toi, wie immer es ausgeht. Gespräch. Ja, sehr gerne und wünsche dir viel Glück und alles Gute. Dein Mann natürlich auch in seiner Weise, für ihn. Ich werde es ihm sagen. Sehr gerne, alles ja. Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Jessica, 20, guten Morgen. Guten Morgen. Jessica, um was geht's? Bei mir geht es darum, dass ich vergangenes Wochenende mit dem besten Freund meines Freundes geschlafen habe. und im Moment total im Gefühlschaos stecke und alles drunter und drüber geht bei mir. Verstehe ich. Ist ja auch normal, dass man da im Chaos steckt. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Circa ein Jahr. Und die beiden Jungs, wie lange sind die befreundet? Die sind eigentlich noch gar nicht, also die sind auch schon ein Jahr befreundet, aber so richtig beste Freunde sind die eigentlich erst seit 6 Monaten circa. Ach so. Wie kam das denn, dass die dann so enge Freunde wurden? Wie kam das? Das kam irgendwie dadurch, dass der ehemals beste Freund meines Freundes sich ein bisschen abgekapselt hat, andere Leute hatte, mit denen mein Freund nichts anfangen konnte. Mhm. Ja, und sein jetziger bester Freund ist halt, der ist halt derselben Meinung gewesen und deswegen haben die sich so gut verstanden, wohnen auch relativ nah beieinander und dann kam halt eins zum anderen. So, wer war denn jetzt der zündende Funke? Wer hat passiert? Du sag jetzt nicht, es hat sich so ergeben. Nein, macht immer den ersten Schritt. Ja, es war halt so, dass wir haben uns letztens getroffen, also das war auch in Ordnung. Mein Freund wusste das auch und alles. Und nach diesem Treffen hat er mir dann halt noch geschrieben und hat halt gesagt, dass er eigentlich eine Schwäche für mich hat. Der beste Freund hat dir geschrieben. Ja, genau. Mhm. Dass er mich eigentlich ganz gut findet und dass er, wenn mein Freund nicht wäre, dass er dann mit mir zusammen sein wollen würde. Ist ja schon sehr dreist. Ja, schon an sich. Und das Problem ist halt, dass ich an sich fand ihn halt auch immer ganz gut und es hat halt auch immer so, wir haben immer sehr viel zu dritt gemacht. Mhm. Es hat halt immer auch so ein bisschen, geknistert, sage ich jetzt mal. Ja, und dann waren wir an dem Wochenende halt zusammen aus, also wieder zu dritt. Es waren noch ein paar andere Leute dabei, aber hauptsächlich waren wir erstmal zu dritt. Und mein Freund war dann aber müde irgendwann und wollte dann nach Hause. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich noch da bleiben darf. Er hat gesagt, ja, ist okay. Und dann war es halt so, dass wir am Ende mit dem Taxi gefahren sind, weil ich wohne halt auch bei denen in der Nähe. Mhm. Und dementsprechend hat sich halt angeboten, dass wir gemeinsam fahren. Vorher hatten wir noch ein kleines Missverständnis, dann haben wir halt gesagt, ja okay, komm, ich gehe noch mit dir eben rein, sprechen wir noch. Ja, und dann waren wir bei ihm und dann haben sich irgendwie die Ereignisse überschlagen. Ja, hast du richtig übernachtet da? Oder du hast auch geschlafen da? Ja. Wie ist die Stimmung jetzt zwischen deinem Freund und dir? Es ist so, dass mein Freund eigentlich an sich ein unheimlich lieber Mensch ist und er mir das eigentlich verzeihen würde. Nur ich bin halt so komplett von der Rolle. Ich weiß gar nicht, was ich so genau machen soll. Das heißt, für dich war das nicht nur eine Sexgeschichte, sondern du bist ein bisschen verknallt in den. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch beim Sex geschützt habt. Ja, haben wir. Ja. Was sagt denn der beste Freund zur Lage? Ja, das ist halt auch noch so. Also wir haben danach, wollte er erst nicht mit mir sprechen und dann hat er sich aber durchgerungen. Den einen Abend haben wir dann noch 3 Stunden lang telefoniert und dann hat er mir halt auch gesagt, wie toll er das fand und Du glaubst, dass er auch in dich verliebt ist, verknallt ist? Ja, er hat auch gesagt, er ist schon ein bisschen verknallt, aber er sagt halt, was ich halt jetzt total komisch finde, ist, dass er jetzt sagt, ja, das geht aus moralischen Gründen nicht. Ich finde, der moralische Grund, der ist schon längst überschritten. Und die haben die beiden Jungs denn schon wieder miteinander gesprochen danach? Der beste Freund hat meinem Freund erzählt und daraufhin... Der hat es ihm erzählt? Ja. Ach so, ich gehe die ganze Zeit davon aus, dass das alles noch geheim ist. Nein. Der hat es ihm erzählt. Ja, eigentlich hatten wir gesagt, dass wir erst darüber sprechen, gemeinsam, und dann uns halt sozusagen, dann entscheiden wir, wie wir es meinem Freund sagen. Aber er hat es dann irgendwie doch im Alleingang gemacht und ja. So, und nun? Ja, dann war mein Freund sehr sauer auf ihn, natürlich enttäuscht, kann man verstehen. Natürlich, ja. Ja, hat ihm halt auch ein paar runtergehauen und... Sollte der Freund nicht nur enttäuscht sein über seinen Freund, sondern auch über dich. Ja, aber bei mir war er dann schon total abgeregt. Es hat mich eigentlich gewundert, er war bei mir sehr ruhig. Was hat er denn gesagt? Und er hat mich gefragt, wie es dazu kam und warum das so war. Und, was hast du ihm die Wahrheit gesagt? Dass du ein bisschen verliebt bist in den? Ja, ich habe gesagt, dass ich schon Gefühle für ihn habe. Was wiederum hat dein Freund, wie hat er darauf reagiert? Er hat daraufhin gesagt, dass, also was er tun kann, wie er irgendwie die Situation retten kann. Und dann ist er halt auf die Idee gekommen, ja, okay, das muss jetzt sein, ihr trefft euch jetzt. Hat er dann auch Tränen in den Augen, natürlich kann man sich ja vorstellen, aber er hat gesagt, okay, ihr trefft euch jetzt, ihr müsst ja irgendwie darüber reden. Ja, und dann haben wir uns heute auch getroffen. Du und der Freund, also der beste Freund von deinem Freund? Ja, genau. Ja, und? Habt ihr da miteinander geschlafen? Nein, haben wir nicht. Wir saßen bei ihm im Auto, weil mein Freund war halt bei ihm dann in der Wohnung und der beste Freund und ich, also er hat auch zu mir gesagt, ja, wir können auch nirgendwo anders hin. Ich weiß halt, dass es sonst wieder passiert, deswegen wir müssen irgendwie hier sitzen, wo es gar nicht möglich ist. Also im Auto ist es dann eher, seid ihr gebremst. Ist der Sex denn so toll mit dem besten Freund? Es ist sehr intensiv auf jeden Fall. Intensiver als mit deinem Freund? Ja. Was empfindest du denn für deinen Freund noch? Ja, es ist halt so, er ist mir halt unheimlich vertraut und ich fühle mich bei ihm auch super wohl. Aber dieses, was man immer so hört oder was man immer so liest in Büchern, dieses unheimliche Kribbeln, wenn man berührt wird und so, das ist halt bei ihm nicht, sondern bei dem besten Freund. Jessica, das klingt eigentlich ziemlich klar für mich. Weißt du, wie ich es meine? Mhm. Du ahnst schon, was ich sage, ne? Ja. Nämlich? Dass ich meinen Freund wahrscheinlich nicht mehr liebe, sondern... Dass die Richtung, deine Lebensrichtung sich jetzt in Richtung des besten Freundes von deinem Freund gedreht hat. Ja. Das habe ich jetzt gerade nicht gefragt. Der beste Freund hat aber keine Freundin im Moment. Der hat keine Freundin, aber der hat ein Mädchen, was er ist ihr halt sehr lange hinterhergelaufen. Und jetzt auf einmal, wo sie halt auch mitbekommen hat, dass wir beide was miteinander hatten, ist sie jetzt auf einmal auch total interessiert und möchte jetzt auch mit ihm zusammen sein. Und beeindruckt ihn das? Ja, er sagt halt, er steht zwischen den Stühlen und jetzt hat er zwei Mädchen, in die er irgendwie verschossen ist und weiß nicht, was war. Also er sagt halt, es geht bei mir nicht, deswegen, ja. Er steht auch zwischen den Stühlen, sagt er. Ja. Das ist ja auch nicht so ein Kompliment für dich, wenn er mit der noch gar nichts hatte und also keine große... Ja. Ja, hat er mit der auch schon mal geschlafen? Nein, mit ihr hatte das noch nicht. Er hat vor mir lange Zeit mit keiner Frau was gehabt, weil er hatte halt eine lange Beziehung vorher und hat halt gesagt, das sollte mir halt auch zeigen, weil ich halt zwischendurch Bedenken hatte. Ich habe gesagt, ja, war ich jetzt nur Lückenbüßer für dich, riskierst du für nichts deinen besten Freund? Mhm. Und dann sagt er, nein, natürlich nicht. Ich meine, ich habe dir erzählt, wie lange ich nicht mehr hatte, weil dann nehme ich ja auch nicht irgendjemanden und vor allen Dingen dann nicht die Freundin meines besten Freundes. Also wenn es jetzt bei euch voll eingeschlagen hat, in etwa habe ich den Eindruck, dann ist es, wie es ist. Da musst du dir nur, du musst dir jetzt nur klar werden, was machst du. Du kannst das ja nicht so weiter laufen lassen, wie es gerade läuft. Das geht ja nicht. Das ist ja extrem demütigend für deinen Freund. Ja. Verletzend. Es ist für alle Beteiligten nicht gut. Du musst eine Entscheidung treffen. Du bist es. Für dich. Entscheide dich dahin, wo dein Herz am intensivsten schlägt und wo dich dein Herz am meisten berührt. Ich habe als Außenstehender den Eindruck, dass es der beste Kumpel ist und nicht mehr dein Freund. Den Eindruck habe ich auch. Ja. Nur der hat mir ziemlich klar gemacht, dass es im Moment auf keinen Fall was wird. Wie? Er hat halt gesagt, das kann er im Moment einfach nicht. Er hat mein Freund schon so sehr verletzt, dass er sich nicht vorstellen kann, das jetzt auch nochmal zu machen. Ach so, der kann sich gar nicht vorstellen, mit dir wirklich zusammen zu sein. Er sagt halt, also ich, er sagt halt, ja, ich kann es im Moment einfach nicht. Und dann habe ich ihn natürlich angesehen, habe gesagt, das ist wieder dieser Spalt. So, ja, wir können nicht zusammen sein. Zack, und noch nicht. Und dann öffnet sich quasi so eine hintere Tür, die einem vermitteln soll, ja, irgendwann vielleicht, aber so geht das nicht. Nein, so geht das nicht. Das geht jetzt im Moment nicht. Dann entweder geht es jetzt oder es geht nie. Ja. So muss es sein. Das musst du ihm sagen. Wenn du das willst, wenn du dich wirklich in diesen Mann verliebt hast, und das hast du ja, wie du es mir jetzt mehrfach gesagt hast, dann musst du ihm das so sagen. Und wenn, dann muss die Entscheidung jetzt getroffen werden, nicht in 3 Wochen und nicht in 4 Monaten. Wenn der sagt nein, dann vergiss diesen Typ. Dann vergiss ihn. Dann ist aber die Frage, ob du wieder zurückgehen kannst zu deinem Freund, ob der nicht schon viel zu viel zerstört ist. Ja. Schlimmstenfalls kann es passieren, dass du beide verlierst. Ja. Aber entscheide so für dich, dass du mit geradem Rücken da stehen kannst, dass du dir auch in die Augen gucken kannst im Spiegel, dass du klar bist. Das ist das Allerwichtigste in so einer Situation. Selbst wenn du ja vielleicht auch negative Sachen dann in Kauf nehmen musst. Also sprich den an, wenn du mit dem zusammen sein willst, dann sag es. Ich kann dir nicht mehr sagen, Jessica. Das ist eine vertrackte Situation. Ja. Ich bin jetzt gerade, das hat mich jetzt überrascht, dass du sagst, dass er das gar nicht so wirklich will. Also er sagt halt, er würde es wollen, wenn nicht diese Situation wäre. Ja, da hätte er sich vielleicht mal früher überlegen sollen. Ja. Dann hätte er früher die Freundschaft früher hängen müssen als die Geilheit. Ja. Sagen wir so. Vor allen Dingen war es ja auch so, als wir miteinander, also als wir zusammen waren und als wir telefoniert haben, klang das alles ganz anders. Und sobald ich dann vor ihm sitze und ihm dann konkret damit, also wenn ich ihn dann richtig damit konfrontiere, dann kann er... Also Jessica, ich kann jetzt nichts Neues mehr sagen. Ich habe alles gerade gesagt. Hör genau in dich, was los ist mit dir. Und wie gesagt, vielleicht wirst du mit keinem mehr zusammen sein bald. Ja. Das musst du jetzt bald entscheiden. Entscheide es schnell. Das ist für alle gut und für dich vor allen Dingen ist es auch gut. Entscheide so, dass du später sagen kannst, das war die richtige Entscheidung. Jessica, mehr kann ich nicht sagen. Trotzdem, Dankeschön. Sehr gerne. Hat mir geholfen. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war die Jessica. Und wir haben 1.52 Uhr. Und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema diese Woche sagen. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Geschichten rund um das Bett. Ich möchte gerne mit euch über die Dinge sprechen, die ihr schon im Bett erlebt habt. Ich sag nur mal ein paar Stichworte. Extremer Sex. Schlimme Krankheiten. Sterben, Stichwort Sterbebett, ein Verbrechen, Geburt oder extreme Essgewohnheiten. Was verbindet ihr mit einem Bett oder mit eurem Bett oder mit einem Bett? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann meldet euch, Mail domian@wdr.de oder ruft dann natürlich auch gerne vor der Sendung, eine Stunde vorher am Mittwoch an oder während der Sendung, aber am besten jetzt schon mal per Mail anmelden. Geschichten rund um das Bett. Jetzt geht's weiter mit Mario und Mario ist 46. Hallo Mario. Hallo, morgen Domian. Morgen. Dein Thema. Mein Thema ist, ich bin trockener Alkoholiker und mir geht's trotzdem sehr, sehr schlecht. Warum? Ich bin Alkoholiker seit 2005. Ja. Habe seitdem 14 stationäre Entgiftungen hinter mir. 14 stationäre Entgiftungen, ja. 2 kalte Entzüge zu Hause gemacht und bin jetzt seit 1 Jahr und 3 Monaten trocken und seit meinem letzten Rückfall im Juni 2011 war es so weit, dass ich wieder 3 Wochen komplett durchgetrunken habe, 2 Flaschen Wodka am Tag und es war so weit, dass ich von meiner Couch nicht mehr aufstehen konnte und ich Angst hatte, ich verdurste. Musste mich seitlich von der Couch runterfallen lassen und in der Küche krabbeln, um zu trinken. Und seitdem ich dieses Erlebnis habe, muss in meinem Gehirn irgendwas abgespeichert sein, dass ich ständig Angst, Panik und Todesangst habe, auch nachts nicht einschlafen mag, weil ich Angst habe, dass ich nachts sterbe. Aha. Ist jetzt also. Aber definitiv, du bist seit diesem Vorfall im Juni letzten Jahres, bist du wieder trocken. Ja. Definitiv. Du, ja. Du sagst mir die Wahrheit. Ja. Mhm. Bist du denn seitdem in irgendeiner Behandlung bei einem Psychiater zum Beispiel? Ja, ich wollte im April wollte ich nochmal eine Langzeittherapie antreten. Mhm. Die habe ich auch begonnen und die haben mich komplett auf einmal runtergefahren mit meinen Medikamenten, die ich von meiner Hausärztin bekommen habe. Mhm. Das ist schief gegangen. Da bin ich dann unten in Thüringen ins Krankenhaus gekommen, in die Psychiatrie. Und die haben mich vorübergehend jetzt erstmal eingestellt. Die haben mir etwas die Angst und Panik genommen. Mhm. Aber es ist immer noch nicht richtig. Ich habe jetzt am Mittwoch auch wieder in Hamburg einen Termin und möchte da nochmal beten um eine stationäre Aufnahme. Und wie gesagt, die ganze Geschichte hat sich abgespielt, nachdem ich nicht mehr aufstehen konnte nach meinem letzten Rückfall. Mhm. Und ich in der Küche krabbeln musste, weil ich eben Angst hatte, ich sterbe, ich verdurste. Mhm. Aber diese Angst zu verdursten hast du nicht, du hast Angst zu sterben. Ja, jetzt habe ich am Tage Angst auch und Panik, dass es passieren könnte. Mir wird es auf einmal sehr schwindelig, dass ich umfallen könnte und sterben könnte. Damals warst du ja volltrunken, ne, als das passiert ist. Ja. Da kannst du dich gar nicht weiter erinnern, nur an dieses, dass du Angst hattest zu verdursten. Wo es denn anfing mit dem Verdursten, war ich schon anderthalb Tage ohne Alkohol, weil ich nicht aufstehen konnte. Mhm. Und darum habe ich mich dann seitlich von der Couch runter und bin in die Küche gekrochen. Also das war dann so ein sozusagen ein kalter Entzug. Ein kalter Entzug. Kalter Entzug heißt, wenn man das alleine zu Hause macht. Richtig. Nicht in der Klinik und mit medikamentöser Betreuung. Ich bin zweimal in der Küche hin und her gekrabbelt und ganz zum Schluss hat dann eine Bekannte für mich einen Krankenwagen gerufen. Mhm. Da warst du schon, ich sag's nochmal, zwei Tage ohne Alkohol. Ja. Mhm. Und hab nichts getrunken und nichts gegessen und hab mich dann seitlich runterfallen lassen. Mhm. Und ist ja klar, der Entzug setzt ja ein, ist als wenn eine Bombe in einen ist, weil der Körper nach Alkohol schreit, weil das ist ja das, was er braucht. Ich glaube ja, soweit ich das weiß oder gelesen habe, dass diese kalten Entzüge auch nicht gerade das Richtige sind. Nein, auf keinen Fall, das rate ich keinem. Also. Ja. Es kann natürlich sein, dass da was Psychisches losgetreten wurde bei dir. Wahrscheinlich ist das so der Fall. Genau. Was du jetzt gar nicht mehr loswirst. Ja. Du hast gerade Thüringen, Hamburg gesagt. Wo lebst du denn? Ich lebe in Sachsen-Anhalt. Ja. Und bist du im Moment denn, hast du eine hausärztliche Betreuung? Ich habe eine hausärztliche Betreuung und eine Psychiaterin. Die hast du auch wieder im Moment, eine Psychiaterin? Die habe ich auch im Moment. Ich habe auch jetzt auch schon einen Überweisungsschein für Hamburg, wo ich Mittwoch hinfahre zum Erstgespräch und dann nochmal drum bete, dass ich stationär aufgenommen werde und dass ich nochmal medikamentös nochmal eine Lösung gefunden wird für mich. Also ich glaube ja, soweit ich das einschätzen kann, dass man dir sowohl medikamentös als auch später mit entsprechenden Gesprächstherapien helfen wird können. Ich hoffe es sehr. Hat denn deine Psychiaterin begrüßt, die befürwortet die das auch, dass du in eine stationäre Behandlung gehst? Ich muss dazu sagen, sie ist, ich bin da irgendwie, also ich komme mir da auch so vor wie eine Nummer, wie so am Fließband. Ah. Man hört sich's an und ja, gekümmert habe ich mich darum alleine in Hamburg, ne? Das spricht wiederum nicht für diese Ärztin. Nee, genau. Aber diese Ärztin hat dir jetzt auch noch wieder Sachen aufgeschrieben? Die hat verschreibt mir mehr oder weniger nur die medikamentösen Sachen, die ich in Thüringen im Krankenhaus bekommen habe. Weiter, was hat sie gar nicht unternommen? Ich habe gesagt, dass es mir weiter schlecht geht, dass sich das wieder steigert mit der Angst und Panik. Okay, dann vergiss die Frau. Dann ist die nicht fähig, dich ordentlich zu behandeln. Da finde ich deine Initiative sehr richtig und sehr gut, dir eine Klinik auszusuchen in Hamburg. Wie bist du auf die gekommen? Mit selbst im Internet. Mhm. Und die machen einen guten Eindruck? Und ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen im Fernsehen. Das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich ja mit dem Thema Alkohol und so mich immer mit beschäftige. Und Mario, möchte ich dir wirklich sehr viel Mut machen, dass du das durchziehst. Ich finde sehr gut, dass du so initiativ warst und diesen Termin schon gemacht hast. Ich finde überhaupt beachtlich, was du schon alles gemacht hast. Ja, danke schön. Du willst ja wirklich davon wegkommen. Das ja, merke auf ich jeden ja. Fall. Ja. Dann lass dich jetzt von irgendwelchen unfähigen Psychiatern nicht runterziehen, sondern geh dahin und ich hoffe sehr, sehr, dass man dir da helfen wird. Ich biete dir jetzt aber auch noch mal kurz ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Vielleicht kann die dir auch noch einen Ratschlag geben. Einen Ratschlag mehr kann nicht schaden. Auf jeden Fall. Sehr gerne, Mai. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss. Domian. Gerne, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Henrik Hage. Das war's für heute. Wir melden uns wieder morgen. Auch wieder in Freitemen nach 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich